Ja, da war mal eine Frau, ein Mann, die haben zusammen gewohnt. Der Peter Hannes und die Wes Marie. Und der Peter Hannes, die war die Zeit rumgegangen und ein bisschen geredet mit alten Leuten. Seien sie ein bisschen so verlosen, gell? Na ja, noch, hat sie gesagt, na Hannes, was ist denn dann los? Also, da passiert doch gar nichts mehr. Für was gehst du denn nicht beim Doktor mal und lässt du mal da was geben, dass du wieder ein bisschen Leben ein dich kriegst, du bist doch ganz kaputt. Seien sie mal da, hier gehen beim Doktor. Und der Doktor hat ein paar Tiere gegeben, dass er ein paar trinken tut. So. Na ja, noch hat er mal eins getrunken. Hat er mir zugeguckt, so hat er gehockt, ohne einen Baum, Schotterbaum. Hat er mir zugeguckt. Ja, da ist nichts passiert, ist nichts passiert. Dann nimmt er den anderen Tag und denkt, Treine. Du mal. Treine getrunken. Dann hat er gesagt, Marie, ich meine, das geht, eh? Meinst du, hat er gesagt, na ja, komm, na mal. Na ja, sagen sie. Haben sie die Sache gemacht. Ja, das ist ganz vorbeigegangen. Der Peter Hannes, da ist alle Geburt, da ist immer nerviger geworden. Das. Kommt der Herr, wie der erste Tag, wie sie geheiratet hat. Nein, ist ein Tag rumgegangen, zwei, drei, und es ging viel länger wie schöner. Die Wes Marie, die hat schon das erste die Tier aufgemacht gerade so, und hat es nein gegeben und hat wieder zugeschlossen. Dann ist sie wieder losgegangen, die wollte schon gar nichts mehr wissen. Na ja, die Nachbarschleute haben ja gefragt, na was passiert denn für den Hannes? Wo ist er dann? Was ist denn los? Der ist wohl krank. Ja, hat sie gesagt, die Wes Marie. Da hat die Grippe und es hat neingeschlagen. Und da muss leid bleiben, weil der steckt doch. Oh, ja, die Leute wussten nicht, dass der die vier Pastiere getrunken hat und da mussten einsperren, den armen Peter Hannes.